Bom dia, people. Good morning, people. Hello, good morning, bonjour. Buenos dias. Hi, guys. Hallo, Leute. Today we don't know where to look at. Heute wissen wir gar nicht, wo wir hinschauen sollen. Instagram is here, YouTube is there. Denn Instagram ist hier und YouTube ist dort. Usually we try to put both kind of a line. Normalerweise versuchen wir beide Kameras in eine Linie zu stellen. Today, for some reason, it's not. Aber heute ist das aus irgendeinem Grund nicht so. We're gonna do this all day. Also werden wir den ganzen Tag hin und her schauen. Don't worry, it'll be okay. Keine Sorge, wir kommen schon klar. Just calm your heart. Beruhige dein Herz. And stay in peace. Und bleibe im Frieden. It's good to be back here with you. Es ist gut, wieder hier mit euch zu sein. We are going to do question and answers. Wir machen Fragen und Antworten. Let's see what we can answer. Und lasst uns schauen, was wir beantworten können. We're gonna wait for some people to come in. Wir warten noch, dass ein paar Leute reinkommen. Instagram is coming in quickly, YouTube slowly. Auf Instagram geht es schnell, in YouTube langsam. But in a minute we're gonna get going. Aber in einer Minute fangen wir an. Remember. Erinnere dich. Next Monday we have a very special live. Am nächsten Montag haben wir ein ganz besonderes Live. I have no idea how our videomaker is going to set up the studio. Ich habe keine Ahnung, wie unsere Videoproduzentin das Studio aufbauen wird. But she's very good and very creative. Aber sie ist sehr gut und sehr kreativ. So she'll figure it out. Sie wird es herausfinden. It'll be four people. Wir werden vier Personen sein. Dr. Anna Ligia Mesquita. Dr. Anna Ligia Mesquita. So she will, Daniel's wife will be here. Daniels Frau wird hier sein. Now don't ask any medical questions because we don't do medical Instagrams. Aber stellt keine medizinischen Fragen, denn wir machen keine medizinischen Instagrams. But Anna is an amazing lady. Aber Anna ist eine erstaunliche Frau. She works as a doctor. Sie arbeitet als Ärztin. And every single week she sees many miracles. Und jede einzelne Woche erlebt sie viele Wunder. She even had people come in wheelchair and walk out. Es kamen sogar Leute im Rollstuhl zu ihr, die danach herausgingen. It's gonna be, I'm very excited about next Monday. Ich bin sehr begeistert über nächsten Montag. So, Anna will answer the question about the supernatural. Anna wird die Fragen über das Übernatürliche beantworten. I'm gonna answer the question about the difficult Bible passages. Ich werde die Fragen über die schwierigen Bibelabschnitte beantworten. Debbie will answer all the questions about extraordinary wisdom that you need for life. Debbie wird alle Fragen zu außergewöhnlicher Weisheit beantworten, die wir im Leben brauchen. Daniel, I don't know. And Daniel will translate. Und Daniel wird übersetzen. Maybe you'll answer the questions too. Vielleicht wird er auch ein paar Fragen beantworten. He doesn't want to. Ja, er kann das. Ah, er will das nicht. Okay, let's start. Okay, fangen wir an. Oh, wow. Oh, wow. Das bist du. Oh, my God. Oh, du meine Güte. People, what questions do you send me here? Leute, was für Fragen schickt ihr mir hier? But because I feel so sorry for you, I'm gonna... Aber weil du mir so leid tust, werde ich versuchen, es zu beantworten. Meine jugendliche Tochter sagte, dass sie lesbisch ist. Wie reagiert man in einer solchen Situation gemäß deiner Lehre? My adolescent, my teenage daughter said that she's lesbian. How do you act in a situation like this according to your teaching? Look, people, this is something that is getting out of control. Schaut, Leute, das ist etwas, das außer Kontrolle gerät. I have friends in Europe. Ich habe Freunde in Europa. That their children suddenly say, I'm gay, I'm lesbian, or the boy says, I'm a girl. Deren Kinder plötzlich sagen, ich bin schwul, ich bin lesbisch, oder der Junge sagt, ich bin ein Mädchen. And I've tried to find a solution and help. Und ich habe versucht, eine Lösung zu finden und zu helfen. I've tried to find people in Europe that are Christians and trained psychologists or therapists who can help. I haven't found anybody. Ich habe versucht, Menschen in Europa zu finden, die Christen sind und geschulte Psychologen oder Therapeuten, aber ich habe niemanden gefunden. So I really don't know what to tell you. Ich weiß also wirklich nicht, was ich dir sagen soll. But I won't say something in order to prevent this happen in the future. Aber ich werde etwas sagen, um zu verhindern, dass dies in Zukunft wieder geschieht. And I hope this is not sound accusing, because it's not supposed to sound accusing, but it's a warning. Und ich hoffe, dass es nicht anklagend klingt, denn es soll keine Anklage sein, sondern es ist eine Warnung. Because I believe it's going to get so much worse. Denn ich glaube, dass es sehr viel schlimmer wird. We are now reaping what we have sown. Denn wir ernten jetzt, was wir gesät haben. What have we sown? Was haben wir denn gesät? First of all, we have not shown control and self-discipline over the media. Zuerst einmal haben wir keine Kontrolle und Selbstdisziplin über die Medien gezeigt. We, many of us adults, have spent endless hours watching stuff on television, on the social media, on the internet that is distracting. Viele von uns Erwachsenen verbringen endlose Stunden damit, Dinge im Fernsehen, den sozialen Medien und im Internet anzuschauen, die destruktiv sind. We opened our hearts to that. Wir haben unser Herz dafür geöffnet. And the kids watched what we did. Und die Kinder beobachteten, was wir taten. And then we've made a second terrible mistake. Und dann haben wir einen zweiten schrecklichen Fehler gemacht. We have given many of our children free access to the internet through the cell phone and through the computer. And I believe now we are reaping what we have sown. Wir haben vielen von unseren Kindern freien Zugang zum Internet gegeben durch das Handy und den Computer. Und ich glaube, wir ernten jetzt, was wir gesät haben. Because I believe that when a teenage child suddenly says, I'm lesbian, I believe that these seeds have been planted into this child's heart through some other source, which usually comes through the internet. Denn ich glaube, wenn ein Teenager plötzlich mitteilt, ich bin lesbisch, dann glaube ich, dass dieser Samen in das Herz des Kindes gepflanzt wurde durch eine andere Quelle, normalerweise das Internet. So if you don't quickly stop sowing the seeds, in 5-10 years it's going to be much worse than today. Wenn du also nicht schnell aufhörst, die Samen zu säen, wird es in 5-10 Jahren viel schlimmer sein als heute. Maybe Debbie can give an answer regarding this girl, but I just feel so sorry for you and I don't have an answer. Vielleicht kann Debbie dem Mädchen eine Antwort geben, aber ich habe einfach sehr viel Mitleid für dich. Doch ich habe keine Antwort. No, I was going to ask you, don't you think most of these decisions that these kids are making are coming through the schools for the things that they're being taught, which are out of the hands of the parents? Now Debbie's answering is sending questions too. I'm already overwhelmed with these questions. Now she's adding. Let her do it. Nein, ich wollte dich fragen, denkst du nicht, dass die meisten dieser Entscheidungen, die diese Kids treffen, durch die Schulen kommen, durch die Dinge, die ihnen gelehrt werden, die nicht in der Hand der Eltern liegen? Jetzt stellt Debbie auch noch Fragen. Ich bin bereits überwältigt von diesen Fragen. Nun fügt sie noch hinzu, ich werde es nicht mehr tun. No, I don't think so. Nein, ich denke das nicht. I tell you why. Und ich sage dir warum. If a child has been taught the right things at home, when the teacher says something, the child has the inner strength to disagree with the teacher. Wenn dem Kind die richtigen Dinge zu Hause beigebracht wurden und der Lehrer etwas sagt, hat das Kind die innere Stärke, dem Lehrer zu widersprechen. But if you allow a child the freedom to enter into the internet and look anything the child was, that child is already now opening its own heart. Aber wenn du einem Kind die Freiheit gibst, ins Internet zu gehen und alles anzuschauen, was es will, hat dieses Kind nun bereits sein eigenes Herz geöffnet. So look at the difference. Schau den Unterschied an. The child makes a choice to open the heart or somebody else is trying to bring something into the heart. Das Kind trifft die Entscheidung, sein Herz zu öffnen oder jemand versucht, etwas in das Herz des Kindes zu bringen. I remember when the teachers tried to put thoughts into my heart that were wrong, I was fighting in front of all of the kids with the teacher and everybody rejected me and I didn't care. Ich erinnere mich, als die Lehrer versuchten, Gedanken in mein Herz zu legen, die falsch waren, stritt ich vor allen Kindern mit dem Lehrer und alle lehnten mich ab und mir war es egal. But if you're already spending time watching novellas, watching soap operas, watching this stuff on the internet and you have it in your heart and now you go to school, yes, I believe the teacher will enforce it. Aber wenn du bereits Zeit damit verbringst, Serien und Seifenopern zu sehen, wenn du diese Dinge im Internet anschaust und sie in deinem Herzen hast und dann zur Schule gehst, ja, ich glaube, der Lehrer wird das verstärken. But you know, most of these parents that I've actually talked to personally about this issue, and I've talked to a good number of them. Aber weißt du, die meisten Eltern, mit denen ich persönlich über dieses Problem gesprochen habe, und ich habe mit etlichen gesprochen, always told me the same thing. Haben mir immer dasselbe gesagt. If I restrict the access to the social media, to the internet of my kids are going to be so angry at me and they can't handle the anger of the kids against them. So they keep letting the kid do whatever the kid wants. Wenn ich den Zugang zu den sozialen Medien und zum Internet beschränke, werden meine Kinder so wütend mit mir. Und sie können mit der Wut des Kindes nicht umgehen. Deshalb lassen sie das Kind tun, was immer es will. I feel like crying. I really do. Ich könnte heulen. Wirklich. Because it's going to get so much worse. Denn es wird so viel schlimmer werden. Some of the parents will have lost all control of the children very soon. So viele Eltern werden sämtliche Kontrolle über ihre Kinder verlieren, sehr bald. I've seen how bad the world's going to get, people. Denn ich habe gesehen, wie schlimm die Welt werden wird, Leute. We have to live very carefully in these next 2 years. Wir müssen in den nächsten Jahren sehr sorgfältig leben. Isn't this cute? Ist das nicht süß? Kann ich der größte Prediger des neuen Bundes werden? Can I become the greatest preacher of the new covenant? No, you can't. Nein, das kannst du nicht. Because Jesus is the greatest preacher of the new covenant. Denn Jesus ist der größte Prediger des neuen Bundes. You can become his voice and his representative, but he will always be the greatest preacher of the new covenant. He's the word. Deshalb kannst du seine Stimme werden und sein Botschafter, aber er wird immer der größte Prediger des neuen Bundes sein. Er ist das Wort. There's a question from one of our very dear friends. Hier ist eine Frage von einem sehr lieben Freund von mir. Wie zeigt man Menschen Jesus, die Jesus nicht mögen? How do you show Jesus to people who don't like Jesus? Sweetie, would you like to answer this question? Liebling, möchtest du die Frage beantworten? Ich denke, du wirst das großartig machen. Oh, you start, since I have any. Okay. Ich lasse dich anfangen und schaue, ob ich noch was habe. My dear friend, here is what I would start to do. Okay, mein lieber Freund, ich würde mit Folgendem anfangen. I would apologize for the Jesus that people have represented to that person. Ich würde mich dafür entschuldigen, was für einen Jesus Menschen dieser Person demonstriert haben. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because if you really meet the real Jesus, it's hard to not like him unless you choose to remain in religion. Denn wenn du wirklich dem echten Jesus begegnest, ist es schwer, ihn nicht zu mögen, außer du entscheidest dich, in Religion zu bleiben. I've actually met many people to salvation by asking them forgiveness for how Christians have represented Jesus. Ich habe tatsächlich viele Menschen zur Errettung geführt, indem ich sie um Vergebung gebeten habe, wie Menschen ihnen Jesus repräsentiert haben. Gandhi, who was, I believe, an extraordinary man. Gandhi, was ich zumindest glaube, war ein außerordentlicher Mann. And the person that has mentored me more than any other person next to Jesus. Und die Person, die für mich mehr als jede andere Person nach Jesus ein Mentor war, through his writings, durch seine Schriften, was a personal friend of Gandhi. War ein persönlicher Freund von Gandhi. And Gandhi has tried to find the answer to life in Christianity. Und Gandhi hatte versucht, die Antwort auf das Leben im Christentum zu finden. And he turned away from Christianity because of Christians. Und er wandte sich ab vom Christentum wegen den Christen. Think about that. Denk darüber nach. So, these people don't like Jesus because of how we have represented Jesus. That's the simple truth. Diese Menschen mögen Jesus also nicht, weil wir ihn so repräsentiert haben. Das ist die schlichte Wahrheit. It's so sad. Das ist so traurig. So sad. Ich meine, das ist so traurig. I would say to the people, I'm so sorry for the Jesus that you have been represented. Can I show you the real Jesus and then show them? Don't talk about him. Ich würde zu den Leuten sagen, es tut mir so leid, dass dir so ein Jesus repräsentiert wurde. Ich werde dir den wahren Jesus zeigen und dann zeig ihn ihnen. Sprich nicht über ihn. Das war gut. The only way you can show Jesus is to love. Die einzige Weise, wie du Jesus zeigen kannst, ist zu lieben. Sometimes it's better not to say anything and just love people. Manchmal ist es besser, gar nichts zu sagen und Menschen einfach zu lieben. Love and serve them and that will win their hearts. Liebe und diene ihnen und das wird ihr Herz gewinnen. That's what Jesus did and that's what he told us to do. Exactly. Das hat Jesus getan und das hat er uns aufgetragen zu tun. Isn't that beautiful that Jesus said, I've come to serve and not to be served? Ist das nicht wunderschön, dass Jesus sagte, ich bin gekommen zu dienen und nicht damit mir gedient wird? We think it's a beautiful statement, but for a rabbi to say that, that was very wrong. Wir denken, das ist eine schöne Aussage, aber für einen Rabbi war es sehr falsch, so etwas zu sagen. Because the students of the rabbi always had to serve him, but he said, sorry, with me it's different. Denn die Schüler des Rabbis mussten immer ihm dienen, aber er sagte, sorry, bei mir ist es anders. Very good. Love and serve. Das war sehr gut. Liebe und diene. Ah, my dear friend, I hope you're watching right now. I like you a lot, by the way. Meine liebe Freundin, ich hoffe, dass du jetzt zuschaust. Ich mag dich übrigens sehr. Wie erkläre ich einem Mann, dass das Vergnügen in Jesus größer als die körperliche Berührung und menschlicher Sex ist? How do you explain to a man that the pleasure in Jesus is greater than the physical touch and human sex? Well, I don't know. Tja, ich weiß es nicht. I mean, I really don't know how you tell him. Ich weiß wirklich nicht, wie du ihm das sagst. You know, I mean, the sex drive is a God-given instinct. Weißt du, der Sexualtrieb ist ein gottgegebener Instinkt. But I totally agree with you. Aber ich stimme dir vollkommen zu. You know, if the sex drive becomes more important than pleasure in Jesus, you will turn yourself into a prostitute if you marry that guy. Wenn der Sexualtrieb wichtiger wird als das Vergnügen in Jesus, verwandelst du dich in eine Prostituierte, wenn du diesen Mann heiratest. So, I don't think you can tell anybody. They have to want that and experience it themselves. Aber ich denke, du kannst das niemandem sagen. Sie müssen es wollen und selbst erleben. And I believe that the more Jesus satisfies you, the better sex will be anyhow. Und ich glaube, je mehr Jesus dich befriedigt, desto besser wird der Sex ohnehin sein. Für einen Narzissten, gibt es da irgendeine Heilung? For a narcissist, is there any healing? No. Nein. Jesus can't heal narcissists because they're not sick. Jesus kann keinen Narzissten heilen, weil er nicht krank ist. They live in sin. Er lebt in Sünde. And sin can't be healed. Sin has to be repented of. Und Sünde kann nicht geheilt werden. Von Sünde muss man Buße tun. So no narcissist can be healed. Deshalb kann kein Narzisst geheilt werden. But a narcissist can become free if he sees his sin, takes responsibility and truly repents. Aber ein Narzisst kann frei werden, wenn er seine Sünde erkennt, Verantwortung übernimmt und wirklich umkehrt. Your question seems to show me that the very narcissist is making himself the victim. Deine Frage zeigt, dass sich diese Narzissten scheinbar selbst zum Opfer machen. So think. Überleg mal. If I'm a narcissist, wenn ich ein Narzisst bin, if I call it a sickness, well, it's not my fault that I'm a narcissist because I'm sick. Und wenn ich es als eine Krankheit nenne, dann ist es nicht meine Schuld, dass ich ein Narzisst bin, denn ich bin krank. So the narcissist lives in selfishness and in sin, and unless he repents, he will always be a narcissist. Der Narzisst lebt also in Egoismus und in Sünde, und wenn er nicht umkehrt, wird er immer ein Narzisst sein. What do you think, Liebling? Und was denkst du, Liebling? Oh, das war eine gute Antwort. Ah, das passt. Gute Antwort. Ich möchte die Gemeinde verlassen, in der mein Papa Pastor ist. Jeder sagt, ich muss dort bleiben. I want to leave the church where my dad is pastor. Everybody says I have to remain there. Look. Schau. First of all, your dad is not pastor of any church. Jesus is the only pastor of a church. Zuerst einmal ist dein Papa nicht Pastor von irgendeiner Gemeinde. Jesus ist der einzige Pastor einer Gemeinde. First thing you have to understand. Das ist das Erste, was du verstehen musst. The New Testament teaches very clearly that pastors are not supposed to lead a church. Das Neue Testament lehrt ganz klar, dass Pastoren keine Gemeinde leiten sollen. But let me tell you. Aber lass mich dir sagen. It's very interesting that you think you would like to do something, everybody else is telling you you don't do it, and now you're inwardly divided. Es ist sehr interessant, dass du denkst, du solltest etwas tun, und alle anderen sagen dir, du sollst es nicht tun, und nun bist du innerlich zerrissen. So whether you leave or not, that you have to choose. Ob du gehst oder nicht, das musst du entscheiden. Let me just tell you something. Lass mich dir etwas sagen. God has given you power that nobody else has. Gott hat dir Macht gegeben, die kein anderer hat. Power to be free to choose. Die Macht, frei zu wählen. Nobody has been given that power by God. Niemand wurde diese Macht von Gott gegeben. Everybody's given power to choose in their lives, but nobody has the power to choose for you. Jeder hat die Macht, in seinem Leben zu wählen, aber niemand hat die Macht, für dich zu entscheiden. So don't surrender the power that God wants you to have to other people. Also gib die Macht, die Gott möchte, dass du sie hast, nicht an andere Menschen ab. You choose whether you leave or whether you stay. Make it your own choice. Du entscheidest, ob du gehst oder ob du bleibst. Mach es zu deiner eigenen Entscheidung. Don't make it the choice of other people, your own father, your families. Don't allow anybody else to choose for you. Mach es nicht zur Entscheidung von anderen Menschen, von deinem Vater, deiner Familie. Erlaube niemandem, für dich zu wählen. I tell you why this is important. Ich sage dir, warum das wichtig ist. Because at the end of your life, you will have to give account for your choices, not for what other people told you to do. Denn am Ende deines Lebens musst du Rechenschaft ablegen für deine Entscheidungen, nicht dafür, was andere Menschen dir gesagt haben, dass du tun sollst. Was denkst du? I think that with every choice you're going to have consequences. Ich denke, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat. So you have to just consider the consequences and if you want to face those consequences of the choices that you make. Deshalb musst du einfach die Konsequenzen bedenken und wenn du diese Konsequenzen haben möchtest, bestimmt das die Entscheidungen, die du triffst. Can you live with the consequences of the choices of leaving that community of people? Kannst du mit den Konsequenzen leben, wenn du diese Gemeinschaft von Menschen verlässt? Or can you live with the consequences of staying there because other people told you to? That's a good one. Oder kannst du mit den Konsequenzen leben, wenn du dort bleibst, weil andere Menschen dir das gesagt haben? So whatever choice you make is going to have consequences. Right. You just have to decide which consequences you want to live with. That's a very good one. Je nachdem, wofür du dich entscheidest, wirst du Konsequenzen haben. Du musst nur entscheiden, welche Konsequenzen du haben willst. See, I told you Debbie has all the wisdom. Seht ihr, ich habe euch gesagt, dass Debbie alle Weisheit hat. So choose which consequences you like better. Also entscheide dich, welche Konsequenzen du lieber möchtest. Very good. Sehr gut. That, please. Könntest du das beantworten, bitte? Du möchtest, dass ich das für dich beantworte? Ja. Gracie ist doing it, Debbie. Schau sie dir an, Gracie macht das wie Debbie. Could you answer this, please? She goes like, could you answer this, please? Sie schaut mich an und sagt, könntest du das beantworten, bitte? How are you going to say no to that? Dazu kann man doch nicht Nein sagen. She talks in a sweet voice, looks with a sweet eyes, and she's one of Debbie's best friends. How am I going to say no? I'm screwed here. Sie spricht auf eine nette Weise, schaut mich mit ihren netten Augen an und sie ist eine von Debbies besten Freundinnen. Wie soll ich dann Nein sagen? Ich bin hier geliefert. So of course I could. Ja, natürlich könnte ich das. Eieiei, Gracie. Wie können wir uns von dem Glauben befreien, dass wir nur durch Schmerzen lernen? Deliver ourselves from the belief that we only learn through pain. Well, the truth is, most people only learn through pain. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen nur durch Schmerzen lernen. It's a fact of life. Das ist ein Fakt des Lebens. It's wrong. Es ist falsch. Yes, it is wrong. Ja, es ist falsch. But it's still how most people live their lives. Aber es ist dennoch die Art, wie die meisten Menschen ihr Leben führen. Look. Schau. We should become people like this. Wir sollten folgende Menschen werden. That first of all, we learn from the mistakes of others, but very few people do that. Zuerst einmal sollten wir von den Fehlern von anderen lernen, aber nur sehr wenige Menschen tun das. Secondly, zweitens, we should learn to listen to Jesus and then obey him rather than only learn through pain. Zweitens sollten wir lernen, auf Jesus zu hören und ihm dann zu gehorchen, anstatt nur durch Schmerz zu lernen. So it all depends on the hard choice that you make. Es hängt alles von der Herzensentscheidung ab, die wir treffen. I could teach about this for the next 2 hours. Ich könnte darüber die nächsten 2 Stunden lernen. Maybe I should for Gracie's sake. Vielleicht sollte ich das tun, Gracie zuliebe. But here, let me tell you a key. Lass mich dir einen Schlüssel nennen. Hebrews chapter 12. Hebräer 12. It talks about the discipline of God, the Father. Es spricht von der Disziplin oder Erziehung durch Gott, dem Vater. In the original Greek, there are 3 different words. Im griechischen Urtext gibt es 3 verschiedene Worte. They're all used for how God disciplines us. Und sie werden alle dafür benutzt, wie Gott uns diszipliniert. The first Greek word that is used is he disciplines us through teaching. Das erste griechische Wort wird verwendet, wenn er uns durch Lehre erzieht. So how does this work? Wie funktioniert das? You read the Bible. Du liest die Bibel. Do not love money. Liebe das Geld nicht. The moment you say, oh, okay, Father, never again will I love money. In dem Moment, in dem du das liest, sagst du, oh, okay, Vater, ich werde nie wieder Geld lieben. And you change the way you think about money. Und du änderst die Art, wie du über Geld denkst. God has disciplined you. Gott hat dich erzogen, diszipliniert. That's his favorite life of teaching his children. His favorite way of teaching his children. Das ist seine Lieblingsweise, um seine Kinder zu erziehen. What happens? Aber was passiert? Most children read it and ignore it. Die meisten Kinder lesen und ignorieren es. Now comes a second Greek word that God uses for discipline. Nun kommt ein zweites griechisches Wort, das Gott für Erziehung verwendet. Bring it to the light. Es ans Licht bringen. So now people around you will see, oh my God, they really love money more than people. Nun sehen die Menschen um dich herum, oh du meine Güte, sie liebt Geld wirklich mehr als Menschen. That already hurts when people see the mess in our hearts. Das tut bereits weh, wenn Menschen das Durcheinander in unserem Herz sehen. What happens if you do not respond to God's discipline now? Was passiert, wenn du jetzt nicht auf Gottes Erziehung reagierst? The Bible says that God uses a way to discipline us that hurts. Die Bibel sagt, dann verwendet Gott eine Weise, um uns zu erziehen, die wehtut. The Greek word that is used there is used 7 times in the Bible, in the New Testament. Das griechische Wort, das dafür gebraucht wird, wird 7-mal im Neuen Testament verwendet. And without any single exception, it is used for something that hurts. Und ohne irgendeine Ausnahme wird es für etwas verwendet, das wehtut. So how can you stop learning through things that hurt? Wie kannst du nun aufhören, durch Dinge zu lernen, die wehtun? The moment you hear the first time, listen and respond. In dem Moment, in dem du beim ersten Mal zuhörst und reagierst. That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing is you develop a heart desire, say, God, teach me, teach me, teach me. I promise, I will listen very quickly. Das Zweite ist, du entwickelst eine Herzenssehnsucht und sagst, Gott, lehre mich, ich verspreche dir, sehr schnell zuzuhören. See, God doesn't like when we have to learn through pain, but if that's the only way we learn, then he will do that. Siehst du, Gott mag es nicht, wenn wir durch Schmerzen lernen müssen, aber wenn das der einzige Weg ist, wie wir lernen, dann wird er das tun. So if you long for the father's discipline, wenn du dich also nach der Erziehung des Vaters sehnst, if you long to see the things in your own heart that are not very pretty, wenn du dich sehnst, die Dinge in deinem Herzen zu sehen, die nicht besonders schön sind, if you quickly respond, you don't have to learn through pain. Und wenn du schnell reagierst, musst du nicht durch Schmerz lernen. Gracie, are you happy with the answer? Yes, I am. Gracie, bist du zufrieden mit der Antwort? Ja, das bin ich. Yes, sweetie. Was ist mit dir, Liebling? Möchtest du etwas weitergeben oder hinzufügen? Sicher hast du was. I was just thinking of our son one time. Ich dachte nur an unseren Sohn. When he said to us, als er einmal zu uns sagte, I'm so glad I was born second, because that way I can learn from all the mistakes of my brother. Ich bin so froh, dass ich als Zweiter geboren wurde. So kann ich von all den Fehlern meines Bruders lernen. So, it's the disadvantages and the advantages of birth order. Das sind also die Nachteile und die Vorteile der Geburtsreihenfolge. Unfortunately, a lot of people only learn through pain. It really has to do with you, not with God. Leider lernen so viele Menschen nur durch Schmerz. Es hat wirklich mit dir zu tun, nicht mit Gott. And the even sadder thing is a lot of people don't learn even through pain. Und noch trauriger ist, dass viele Menschen selbst durch Schmerz nicht lernen. They keep doing the same mistake over and over again and just don't want to learn. Sie machen denselben Fehler immer und immer wieder und wollen einfach nicht lernen. But God is patient enough to keep giving them tests. Oh, yeah. Aber Gott ist geduldig genug, um ihnen immer wieder Chancen zu geben. Oh ja. And do you know, lately I have come to an understanding that I really didn't have before. Weißt du, seit kurzem bin ich zu einem Verständnis gelangt, das ich zuvor gar nicht hatte. Debbie says, tell us. Debbie sagt, sag es uns. For me it's becoming clearer almost every day. Für mich wird das fast jeden Tag immer klarer. And I've actually found this in the Bible. Und ich habe das sogar in der Bibel entdeckt. That when life on earth is over, if we haven't learned a lesson, we will continue learning them in heaven. Wow. Nämlich, wenn unser Leben auf der Erde vorbei ist und wir eine Lektion nicht gelernt haben, werden wir sie im Himmel weiterlernen. So now the next question is, show us in the Bible. Dann ist nun die nächste Frage, zeig uns das in der Bibel. There are many proofs, it would take a long time, my dear. Oh, awesome. Da gibt es viele Ansätze, das würde eine lange Zeit brauchen, meine Liebe. Oh, wirklich? Maybe he'll write a book about it. Vielleicht schreibt er ein Buch darüber. So look. Also schau. When you go to heaven, life has not stopped and a new life starts. Wenn du in den Himmel kommst, hört das Leben nicht auf und ein neues Leben beginnt. Think. Überleg mal. The Bible is very clear that life will continue in heaven. Die Bibel ist sehr klar, dass das Leben weitergehen wird im Himmel. So the way you lived on earth is how you're going to continue in heaven. Die Art, wie du auf der Erde lebst, wird also auch die Art sein, wie du im Himmel weitermachst. He who believes in me will live even though he dies, so it doesn't mean he starts a new life, he will continue to live. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt, bedeutet nicht, er fängt ein neues Leben an, er wird weiterleben. So life never stops for Christians. Das Leben für Christen hört also niemals auf. But we've always had the idea that one day life will stop and a new life will start. There's no proof for this in the Bible. Aber wir hatten immer die Vorstellung, dass das Leben eines Tages aufhört und ein neues Leben anfangen wird. Es gibt keinen Beleg dafür in der Bibel. Paul said, I finished my race. She's going to challenge me that I could already see. Paulus sagte, ich habe meinen Lauf beendet. Sie hat mich herausgefordert und ich konnte nicht widerstehen. Debbie Reinhardt live. Leute, ihr seht jetzt ein echtes Debbie Reinhardt live. If Debbie is not satisfied with an answer, she will challenge me to the core. Wenn Debbie mit einer Antwort nicht zufrieden ist, wird sie mich bis aufs Mark herausfordern. If there is one Bible verse that might prove me wrong, Debbie will find it and know it and hold me to it. Wenn es einen Bibelvers gibt, der mich vielleicht widerlegen könnte, wird Debbie ihn finden und ihn mir entgegenhalten. Ja, das kam mir einfach in den so Sinn. Challenge me. Also fordere mich heraus. So what about Lazarus and the rich man? His life didn't remain the same. It totally changed. Who's that, Lazarus or the rich man's life? No, the rich man went to hell. His life totally changed too. Was ist dann mit Lazarus und dem reichen Mann? Sein Leben blieb nicht dasselbe. Es veränderte sich total. Wessen Leben, das von Lazarus oder das des reichen Mannes? Nein, das Leben von Lazarus, aber das des reichen Mannes veränderte sich auch. Beide veränderten sich. Und was veränderte sich? Begging and suffering anymore. He had a totally good life. So the only thing that changed is material things. But we're talking about life itself, the lessons of life, things we do, the learnings. Debbie, er musste nicht mehr betteln und leiden. Er hatte ein total gutes Leben. Reinhard, das Einzige, was sich veränderte, waren also materielle Dinge. Aber wir sprechen über das Leben selbst, die Lektionen des Lebens, Dinge, die wir tun, um zu lernen. So poverty will change in heaven, sure. Armut wird sich im Himmel ändern, natürlich. But the things you have learned and the things you now experience, there's no evidence that this will all be over when you go to heaven. Aber die Dinge, die du gelernt hast, um die Dinge, die du nun erlebst, dafür gibt es keinen Beweis, dass dies vorbei ist, wenn du in den Himmel kommst. Dein Charakter. Much about Lazarus only says that now he was in Abraham's bosom. We didn't even know what he did there. Die Bibel sagt nicht viel über Lazarus. Sie sagt nur, dass er nun in Abrahams Schoß war. Wir wissen nicht mal, was er dort tat. But the Bible doesn't say anything he did. Aber die Bibel sagt nichts darüber, was er tat. Wir diskutieren das später. But anyhow, the Father will teach you as long as it takes, even throughout eternity. Aber dennoch, der Vater wird dich lehren, solange es dauert, selbst in der Ewigkeit. So the way you leave is the way you enter. Die Art, wie du gehst, wird also die Art sein, wie du eintrittst. Think. Denk mal. The way you leave the mother's womb, sick or healthy, is the way you enter earth. Die Art, wie du den Mutterleib verlässt, ist die Art, wie du die Erde betrittst. Die Art, wie du Vater und Mutter verlässt, ist die Art, wie du dich nun mit deinem Partner verbindest. Die Art, wie du deine Gemeinde verlässt, zu der du gehörst, ist die Art, wie du in deine neue Gemeinde kommst, zornig und bitter oder glücklich und frei. You will always enter the next phase the way you exactly left the previous phase. Du wirst die nächste Phase immer genauso betreten, wie du die vorige Phase verlassen hast. There's no difference with heaven. Das ist kein Unterschied im Himmel. If you haven't learned your lessons here, well, you'll have to learn them in heaven. Wenn du also die Lektionen nicht hier gelernt hast, musst du sie im Himmel lernen. So don't learn through pain. Also lerne nicht durch Schmerz. There's a question for Debbie. Da ist eine Frage für Debbie. Debbie, gibt es etwas, das du gerne gelernt hättest, bevor du Reinhard geheiratet hast? Wenn ja, was ist das? Debbie, is there anything you would have liked to learn before you got married to Reinhard? If yes, what is it? I don't know. I don't think so fast like this. Puh, ich weiß nicht. Ich kann nicht so schnell denken. So, before you married me, if you could have learned something else, what would it be that you would have learned? Bevor du mich geheiratet hast, wenn du da etwas anderes gelernt haben könntest, was wäre das gewesen? Maybe handle an insecure husband? Vielleicht, wie man mit einem unsicheren Ehemann umgeht? Probably how to love. Probably, see? Probably. I know that. Debbie, wahrscheinlich wie man, Reinhard, wahrscheinlich seht ihr, ich weiß das. Du hast mir alles vorweggenommen. That's how heresy comes into the world, people. So kommt Heresy in die Welt, Leute. I probably would have wanted to learn to walk more intimately with the Holy Spirit. Ich hätte wahrscheinlich gerne gelernt, wie ich intimer mit dem Heiligen Geist lebe. Actually, that's always the best. And then, now, in the future is always the best. Eigentlich ist das immer das Beste. Damals, heute, in der Zukunft, es ist immer das Beste. That would have helped with a lot of things. Yeah. Das hätte bei vielen Dingen geholfen. Very good question. Another one for Debbie. Sehr gute Frage. Noch eine für Debbie. Wie hat Debbie gelernt, so gut zu kochen? Welche Tipps kannst du uns geben? How did Debbie learn to cook so well? What clues can you give us? You know what? I think I have a special gift for picking recipes that are good. Ich denke, ich habe eine besondere Gabe, Rezepte auszuwählen, die gut sind. There's two secrets. Es gibt zwei Geheimnisse. If you're making a recipe, you do everything that's in the recipe that you like. Wenn du ein Rezept kochst, dann nimm alles aus dem Rezept, was du magst. If you don't like something in a recipe and you make it, you're probably not going to like the recipe. Wenn du etwas in dem Rezept nicht magst und es trotzdem machst, wirst du das Rezept wahrscheinlich nicht mögen. The second secret is always use top ingredients. Das zweite Geheimnis ist, verwende immer die besten Zutaten. Because if you use inferior or not good quality ingredients, the end product is not going to be very good either. Denn wenn du minderwertige Zutaten mit keiner guten Qualität verwendest, wird das Endprodukt ebenfalls nicht gut sein. Those are my secrets. Das sind meine Geheimnisse. Ich habe gerade eine Frage gesehen, bei der es gut wäre, sie zu beantworten. Find it again. Mal sehen, ob ich sie wiederfinde. This one here. Diese hier. How does God confirm things? How do confirmations work? How can I be sure it is one? Wie bestätigt Gott Dinge? Wie funktionieren Bestätigungen? Wie kann ich sicher sein, dass es eine ist? You know, I'm right this week starting to record a whole series about this subject in my mentoring. Ich habe erst in dieser Woche begonnen, eine ganze Serie über dieses Thema für mein Mentoring aufzunehmen. And I think there is a general problem among Christians. Und ich denke, dass es ein grundsätzliches Problem unter Christen gibt. That we do not want to take responsibility for the choices of our life. Dass wir keine Verantwortung für die Entscheidungen in unserem Leben übernehmen wollen. So we are always looking for another confirmation from God. Wir suchen immer nach einer weiteren Bestätigung von Gott. We get so confused because did God confirm, did God not confirm? Wir werden so verwirrt, hat Gott das jetzt bestätigt, hat er das nicht bestätigt? Now, I can't tell you everything because the teaching I'm going to do this week is maybe about, I think it's probably about 15 teachings, half an hour each. Ich kann dir nicht alles sagen, denn die Lehre, die ich diese Woche mache, ist wahrscheinlich um die 15 Einheiten, je eine halbe Stunde lang. But let me give you just two clues to help you. Aber lass mich dir zwei Hinweise geben, die dir helfen werden. Number one, people who don't live totally surrendered to Jesus will always need another 5 confirmations for everything. Nummer 1. Menschen, die nicht vollkommen hingegeben an Jesus leben, werden immer noch mal 5 weitere Bestätigungen für alles brauchen. And I tell you why. Und ich sage dir warum. Because you're never sure, is this my heart or is it God's heart? Weil du nie sicher bist, ist das mein Herz oder ist es Gottes Herz? Is it my will or is it God's will? Ist das mein Wille oder ist es Gottes Wille? So complete surrender is one of the most important keys to not need any confirmation anymore. Völlige Hingabe ist also einer der wichtigsten Schlüssel, damit du keine weiteren Bestätigungen mehr brauchst. Because if I have no other desire but to glorify Jesus, denn wenn ich keine andere Sehnsucht habe, als Jesus zu verherrlichen, and now there is an open door before me, und es nun eine offene Tür vor mir gibt, the moment it doesn't 100% glorify Jesus, I'm not even going to ask for confirmation. I'm not even going to go near the door. Werde ich in dem Moment, in dem sie Jesus nicht hundertprozentig verherrlicht, noch nicht einmal um Bestätigung bitten, ich werde mich der Tür gar nicht nähern. We live with so many desires and dreams in our hearts that we always get confused. Always we need many confirmations. Aber wir leben mit so vielen Sehnsüchten und Träumen in unserem Herzen, dass wir ständig verwirrt werden und deshalb brauchen wir so viele Bestätigungen. Just think, does this glorify Jesus? And if it doesn't, you need no more confirmation. Go away from it. Also überleg einfach, verherrlicht das Jesus? Und wenn es das nicht tut, brauchst du keine weitere Bestätigung. Entferne dich davon. And the second thing is this. Und das zweite ist dies. Make choices and take responsibility for the choices you've made. Triff Entscheidungen und übernimm die Verantwortung für die Wahl, die du triffst. Why do we want confirmations? Warum brauchen wir Bestätigungen? So that when things go wrong, we can blame God. Damit wir, wenn Dinge schiefgehen, Gott beschuldigen können. We like to take responsibility for our own life. Wir wollen keine Verantwortung für unser Leben übernehmen. So, take responsibility. Also übernimm Verantwortung. Das ist eine gute. No, it's no, a hard one, just to answer the question. We can do it. Sie ist schwer zu beantworten, aber wir können es machen. Ich glaube an Christus und ich bin getauft. Ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten. Warum kann ich nicht frei werden von Abhängigkeiten? I believe in Christ and I am baptized. I love God and I love my neighbor. Why can't I set myself free from addictions? Look, I... Would you like to answer this question, baby? Möchtest du diese Frage beantworten, Baby? I was just, this, the Bible verse popped into my head where the rich young ruler came to Jesus and kind of asked all the same questions. Oh, very good. See, I knew you had it. Der Bibelvers kam mir in den Sinn, in dem der reiche Jüngling zu Jesus kam und in etwa dieselbe Frage stellte. Reinhard, oh, sehr gut, siehst du, ich wusste, du hast die Antwort. I just thought the answer is sell everything you have and follow Jesus. Ich dachte, die Antwort ist einfach, verkauf alles, was du hast und folge Jesus. That was Jesus' answer. Das war die Antwort von Jesus. That's just what popped into my head. Das kam mir einfach in den Sinn. So, think about that. Ja, denk mal darüber nach. First of all, not even God can set us free from the things we love. Zuerst einmal, nicht einmal Gott kann uns freisetzen von Dingen, die wir lieben. And this is a truth that addicted people don't like to hear. Und das ist eine Wahrheit, die abhängige Menschen nicht gerne hören. That as long as you love the pleasure that the addiction brings you, you will never be free from it. Solange du das Vergnügen liebst, das die Abhängigkeit dir bringt, wirst du niemals frei davon werden. See, many times we say, I want to be free from this addiction, but the truth is we still want to hold on to it in our hearts. Sehr oft sagen wir, wir wollen frei von dieser Abhängigkeit sein, aber die Wahrheit ist, wir halten an ihr in unserem Herzen fest. That's the first thing. Das ist das Erste. So in the depth of your hearts, do you really want to get rid of it for the right reasons? Möchtest du also in der Tiefe deines Herzens frei davon werden, aus den richtigen Gründen? What are the right reasons? Was sind die richtigen Gründe? The right reasons are not, you know, like God's gonna get angry at me. Die richtigen Gründe sind zum Beispiel nicht, Gott wird wütend auf mich. But the right reasons are that this is not good for me. Die richtigen Gründe sind, dass dies nicht gut für mich ist. It doesn't make my life good. Es macht mein Leben nicht gut. That's the first thing. Das ist das Erste. You have to look deep in your heart. Do I really want to be free from it? Du musst tief in dein Herz schauen. Möchte ich wirklich frei davon werden? Secondly, you have to study what happened on the cross. Zweitens musst du studieren, was am Kreuz passiert ist. I wrote a book. It's called Free from the Power of Sin. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Befreit, dein Leben im Sieg über die Sünde. I recommend study it. Go through carefully, slowly. Ich empfehle dir, studiere es sorgfältig, gehe es langsam durch. Thirdly, psychology tells us that no addiction can be overcome, they can only be replaced. Drittens, die Psychologie sagt uns, dass keine Abhängigkeit überwunden werden kann, sie kann nur ersetzt werden. So why don't you replace your addiction with the addiction of Jesus? Warum ersetzt du also deine Abhängigkeit nicht mit der Abhängigkeit von Jesus? Make him everything. Mach ihn zu allem. Make him more important than any other thing that exists in your life. Mach ihn wichtiger als jede andere Sache, die in deinem Leben existiert. Substitute your addiction. Ersetze deine Abhängigkeit. Let's do this. This is a really good one. Machen wir diese. Das ist eine gute. Ich bin sehr traurig über ein paar Familienmitglieder, die nicht getauft sind und nicht an Jesus glauben. Sie leben weiter weg von ihm. Was kann ich tun? I feel very sad about some family members that are not baptized and don't believe in Jesus. They live far away. What can I do? Guys, I've been thinking a lot about this question. Leute, ich denke viel über diese Frage nach. Jesus never. Jesus hat nie. Has told anybody that it's our responsibility to save people. Jemandem gesagt, dass es unsere Verantwortung ist, Menschen zu retten. No. Nein. Jesus told us that we are supposed to preach the gospel and leave the choice up to the people. Jesus hat uns aufgetragen, dass wir das Evangelium predigen und die Entscheidung den Menschen überlassen sollen. And this has helped me so much. Und das hat mir so sehr geholfen. Think. Überleg mal. Jesus said, go through the villages, preach the gospel, where they accept you, stay, where they reject you, go, move on. Jesus sagte, geht durch die Dörfer, predigt das Evangelium, wo sie euch annehmen, bleibt und wo sie euch ablehnen, geht. Zieht weiter. Jesus did the same thing. Jesus machte dasselbe. He came to his own people, they rejected him and he moved on. Er kam zu seinem eigenen Volk, sie lehnten ihn ab und er zog weiter. Paul did the same thing. Paulus machte dasselbe. He preached the gospel where they believed, he remained and made them disciples, where they rejected the gospel, he didn't try to convince them to believe. Er predigte das Evangelium. Wo sie glaubten, blieb er und machte sie zu Jüngern. Wo sie das Evangelium ablehnten, versuchte er nicht, sie davon zu überzeugen, zu glauben. Gott, der Menschen viel mehr liebt, als du sie liebst. Gott liebt deine Verwandten tausendmal mehr, als du sie lieben kannst. And God allows these people to reject him. Und Gott erlaubt diesen Menschen, ihn abzulehnen. It's very hard for us to give people the freedom knowing the terrible consequences, but God does that. Es ist sehr schwierig für uns, den Menschen diese Freiheit zu geben, weil wir die schrecklichen Konsequenzen kennen. Aber Gott tut das. Ich bin zu dem Verständnis gelangt, wenn wir das tun, machen wir uns besser als Gott. Live the gospel. Lebe das Evangelium. Preach the gospel. Predige das Evangelium. Then your job is done. Dann ist dein Job getan. And when people want to reject that, you have to accept that, even though it hurts. Just let it go. Und wenn Menschen das ablehnen wollen, musst du das akzeptieren, auch wenn es weh tut. Lass los. God gives people the freedom to reject him. Gott gibt Menschen die Freiheit, ihn abzulehnen. And he loves them so much deeper than you love them. Und er liebt sie so viel tiefer, als du sie liebst. But on the other hand, aber auf der anderen Seite, it is very, very painful if you're in family members are not walking with the Lord. Ist es sehr, sehr schmerzhaft, wenn deine Familienmitglieder nicht mit dem Herrn gehen. So you can ask the Lord what he thinks about this situation. Deshalb kannst du den Herrn fragen, was er über diese Situation denkt. And if he tells you that eventually they are going to be saved. Und wenn er dir sagt, dass sie irgendwann gerettet werden, because he sees the future or he is in the future already, he knows if they're going to or not. Weil er die Zukunft sieht, beziehungsweise weil er in der Zukunft ist und weiß, ob sie es werden oder nicht. And if he tells you that they're going to be, wenn er dir also sagt, dass sie es werden, then you have a promise from the Lord that you can hold on to in faith until that day arrives. Dann hast du eine Verheißung vom Herrn, an der du festhalten kannst im Glauben, bis dieser Tag kommt. Somebody asked when I died, how did I die? Was I sick and did I have a death certificate? Jemand fragt, als du, Reinhard, gestorben bist, wie bist du gestorben? Warst du krank und hattest du eine Sterbeurkunde? There is the whole story on the internet. Es gibt die ganze Geschichte im Internet. Send us a message and Karen can send you the link. Schick uns eine Nachricht, Karen kann dir den Link schicken. I'm gonna ask Gracie to first read this question and then we are going to answer it. Ich werde Gracie bitten, diese Frage zuerst zu lesen und dann werden wir sie beantworten. Die Frage ist auf Deutsch. Ah, Gracie. I have to change the translator if you can do your job. Ich muss meinen Übersetzer ändern. Du kannst deinen Job nicht mehr machen, Gracie. Debbie, ich werde helfen. Gracie, vielen, vielen Dank, Reinhard. Debbie hilft Gracie immer, natürlich. Ehe zwischen katholische und freikirchlich, wenn beide Personen Jesus lieben? Sounds beautiful. That's the question. So, now can you translate this? Yeah. Kannst du das jetzt übersetzen? She can't read, she can't translate. Gracie! Sie kann nicht lesen, sie kann nicht übersetzen. Gracie! Aber es ist Deutsch, sagt Gracie. Between a Catholic and an evangelical, if both love Jesus. Okay, eine Ehe zwischen einem Katholiken und einem Evangelikalen, wenn beide Jesus lieben. Look. Schau. The Bible is, in my understanding, very clear. Die Bibel ist nach meinem Verständnis sehr klar. That God did not choose a specific partner and that's the only partner you can have to marry. Dass Gott nicht einen bestimmten Partner ausgewählt hat und das ist der einzige Partner, den du heiraten musst. I believe the teaching is very, very dangerous. Ich glaube, diese Lehre ist sehr gefährlich. And let's imagine God says the only person that Reinhard can marry is Debbie. Stell dir vor, Gott sagt, die einzige Person, die Reinhard heiraten kann, ist Debbie. Debbie says no. Und Debbie sagt nein. So now I'm out of the will of God the rest of my life. Bin ich nun nicht mehr im Willen Gottes für den Rest meines Lebens? Of course not. Selbstverständlich nicht. God gave me his wisdom to say if I marry her, it'll be the best for me. Gott gab mir die Weisheit, dass es für mich das Beste ist, wenn ich sie heirate. But I made the choice. Aber ich traf die Entscheidung. Debbie also made the choice. Und Debbie traf die Entscheidung auch. So what does the Bible tell us? Was sagt uns die Bibel? In 1 Corinthians 7 it says that you can marry as long as it's in the Lord and the original Greek means as long as it's a Christian. In 1. Korinther 7 sagt sie, dass man heiraten kann, solange es im Herrn ist. Und im Urtext heißt es, solange es ein Christ ist. Yeah, the rest you choose. Den Rest wählst du. So, rather than figuring out Catholic Evangelical, do these two match? Relevant ist also nicht herauszufinden, ob die beiden, katholisch und evangelikal, zusammenpassen. That's the wrong question. Das ist die falsche Frage. The question is, if I marry this person, can we both live a great life and follow Jesus the way we feel we need to follow him? Die Frage ist, wenn ich diese Person heirate, können wir dann beide ein großartiges Leben führen und Jesus auf die Weise folgen, wie wir empfinden, dass wir ihm folgen müssen? Big question. Das ist die große Frage. Are you willing to go to the Catholic Mass? Because you most likely will have to for the rest of your life. Bist du bereit, zur katholischen Messe zu gehen? Denn das musst du sehr wahrscheinlich für den Rest deines Lebens tun. That's the question you have to ask. Das ist die Frage, die du stellen musst. It doesn't matter what religion the other person is. Es spielt keine Rolle, was für eine Religion die andere Person hat. Think of all the consequences of the choice of marrying this person. Are you willing to live this consequence? Überleg dir all die Konsequenzen, die es hat, diese Person zu heiraten. Bist du bereit, mit diesen Konsequenzen zu leben? And then choose. Und dann entscheide dich. That's a good one. Das ist eine gute. Wie lebt man mit dem Schmerz, den man in seinem Herz empfindet, wenn man sieht, wie Kinder leiden? How do you live with the pain that you feel in your heart when you see children suffer? You just live with it. Du lebst einfach damit. I live with it every single day. Ich lebe damit jeden einzelnen Tag. But I tell you one thing. Aber ich sage dir eines. I think if I would not do something about it, the pain would kill me. Wenn ich nicht etwas damit tun würde, würde mich der Schmerz umbringen. Or I would close my heart towards it. Oder ich würde mein Herz davor verschließen. So when you see children suffering, do something about it. Wenn du siehst, wie Kinder leiden, dann tu etwas dagegen. After the acid of Debbie, there's so many Brazilians always praying for God to save the kids. We came, didn't pray, and we saved the kids. So do something about it. Gestern sagte ich zu Debbie, es gibt so viele Brasilianer, die ständig zu Gott beten, dass er die Kinder rettet. Wir kamen, beteten nicht und retteten die Kinder. Also tu etwas dagegen. Reinhard, I don't have anything. Reinhard, ich habe nichts. I didn't speak Portuguese. I didn't have any money. I had nothing. Ich sprach nicht Portugiesisch. Ich hatte kein Geld. Ich hatte nichts. The Bible says if you look at the wind and look at the clouds. Die Bibel sagt, wenn du auf den Wind schaust und auf die Wolken schaust, you will neither sow nor reap. Wirst du weder sehen noch ernten. People always want God's provision before they do something. Menschen wollen immer zu Gottes Versorgung, bevor sie etwas tun. People live by faith, do first, and then everything else comes. Menschen, die im Glauben leben, handeln zuerst und dann kommt alles andere. So go get out there and start to relieve the suffering of the kids. Also geh raus und lindere das Leiden der Kinder. Actually, I think wherever you see where you see pain or suffering or you feel something in your heart for certain situations or types of people. Eigentlich denke ich, wo immer du Schmerz oder Leid siehst oder wo du etwas in deinem Herzen spürst für bestimmte Situationen oder Menschengruppen. Suffering children, homeless people, divorced women, battered women. Leidende Kinder, obdachlose Menschen, geschiedene Frauen, misshandelte Frauen. So many different kinds of categories. So viele verschiedene Arten von Kategorien. But if you feel one specific category is especially important to you, aber wenn du spürst, dass eine bestimmte Kategorie besonders wichtig für dich ist, I think it's kind of like a sign. Yeah, very good. Dann denke ich, das ist wie ein Zeichen. That's a confirmation. That's a confirmation. Das ist eine Bestätigung. Like God wants you to get out and start doing something. Dass Gott möchte, dass du etwas dagegen tust. So whatever moves you in the world, was immer dich also bewegt in der Welt, just try to figure out a way to start to do something about it. Versuche einfach einen Weg zu finden, wie du etwas dafür tun kannst. No matter how little it is, even if it just helps one little person, at least it helps that person. Yeah. Egal wie klein es ist, selbst wenn es nur einer kleinen Person hilft, zumindest hilft es dieser Person. That's important to that person and to eternity. Das ist wichtig für diese Person und für die Ewigkeit. Sich sehr stark danach zu sehnen, ein Kind in dieser chaotischen Welt zu haben, ist das Egoismus? To desire very strongly to have a child in this chaotic world is this selfishness. You know, selfishness is a motive and only you know the motive of your heart. Egoismus ist ein Motiv und nur du kennst das Motiv deines Herzens. So there are people who make a decision, I will not put children in this world, it's too crazy, and I respect that. Es gibt Menschen, die eine Entscheidung treffen. Ich werde keine Kinder in diese Welt setzen, das ist zu verrückt. Ich respektiere das. People, I will put 5 children in the world and raise them God's ways, and I respect that too, so you choose. Aber es gibt Menschen, ich werde 5 Kinder in diese Welt setzen und sie erziehen. Und ich respektiere das auch, entscheide also selbst. My wonderful friend from Brussels, I'm going to answer your question simply because I like you so much. Meine wunderbare Freundin aus Brüssel, ich werde deine Frage einfach beantworten, weil ich dich so sehr mag. But I need to talk to you very serious. Aber ich muss auch ein sehr ernstes Gespräch mit dir führen. You have not sent me a prophetic dream for quite a while. Du hast mir schon seit einer ganzen Weile keinen prophetischen Traum geschickt. Just dream prophetically. Du träumst immer prophetisch. So when you go to bed tonight, say, Lord, please speak to me and give me a prophetic dream for Ryan and Devin. Wenn du also heute Abend ins Bett gehst, dann sage, Herr, bitte gib mir einen prophetischen Traum und sprich zu mir in einem Traum für Reinhard und Debbie. Number, send me the dream. Du hast meine Telegram-Nummer, schick mir den Traum. And say hi to Lorena, please. Und sag bitte Hi zu Lorena. In 1 Corinthians 11, it talks about the veil. It's in the New Testament. Do we still have to use one? Also, in 1. Korinther 11 ist die Rede vom Schleier. Es steht im Neuen Testament. Müssen wir immer noch einen verwenden? Of course not. Natürlich nicht. Here is what you need to understand in order you can understand the letters of the New Testament. Dies musst du verstehen, damit du die Briefe im Neuen Testament verstehen kannst. There are certain things that are written in the epistles that are taught by the apostles in the other letters too. Es gibt bestimmte Dinge, die in den Briefen geschrieben sind, die von den Aposteln auch in den anderen Briefen gelehrt werden. And it's apostolic teaching. Dann ist es eine apostolische Lehre. But there are other things that Paul very specifically addressed to a specific group of people to answer their question. Aber es gibt andere Dinge, die Paulus ganz speziell zu spezifischen Menschen geschrieben hat, um ihre Fragen zu beantworten. Then it's not apostolic teaching, it's written to them to respond to a specific problem in that geographic and cultural situation. Dann ist es keine apostolische Lehre, es wurde zu ihnen geschrieben, um auf ein spezielles Problem in dieser geografischen und kulturellen Situation zu reagieren. Paul never talked about the head covering anywhere. Neither did Jesus, neither did Peter, neither did James. Paulus hat nirgends sonst über die Bedeckung des Kopfes gesprochen, noch tat es Jesus, noch Petrus, noch Jakobus. So there is no mention in the Bible. Es gibt keine Erwähnung in der Bibel. Only one time in a very short passage too. Nur einmal und auch nur in einem sehr kurzen Abschnitt. What does it mean? Was heißt das? It means Paul addressed a cultural problem to those people that has nothing to do with you. Es bedeutet, dass Paulus ein kulturelles Problem bei diesen Menschen ansprach, das nichts mit dir zu tun hat. Sweetie, what do you think? Why don't you wear a veil? Liebling, was denkst du? Warum trägst du keinen Schleier? I don't have one. Ich habe keinen. This is going to be a very tricky one. Das ist eine sehr knifflige Frage. Meine Frau bittet darum, in Wasser getauft zu werden, aber die Gemeinde, zu der wir gehören, hat uns gebeten, noch 3 Monate zu warten. Is asking to be baptized in water, but the church that we are part of is asking us to wait for 3 months. Look. Schau. Oh. Sie möchte eigentlich, dass du sie taufst. Könntest du sie taufen? Ich dachte, ich werde dich fragen. You guys are adorable. Ihr Leute seid so liebenswert. She really wants you to baptize her. Can you baptize her? I thought I'm gonna ask to you. Look. Schau. I have baptized, I don't know, probably a few thousand people in my life. Ich habe wahrscheinlich ein paar tausend Menschen in meinem Leben getauft. But I would not baptize your wife, and I'll tell you why. Aber ich werde deine Frau nicht taufen und ich sage dir warum. Under these circumstances, and I'll tell you why. Nicht unter diesen Umständen und ich sage dir warum. Because this has always been my view. Denn das war immer meine Sichtweise. If you are part of a Christian community, wenn du Teil einer christlichen Gemeinschaft bist, it's not fair to live against what they believe and teach. Ist es nicht fair, entgegen dem zu leben, was sie glauben und lehren? It's not fair. Das ist nicht fair. So they say you have to wait 3 months and you come secretly to me to get baptized. It's not fair. Sie sagen, du musst 3 Monate warten und du kommst heimlich zu mir und wirst getauft. Das ist nicht fair. So either you agree with these people or you have to leave there. It's not fair to stay disagreeing. Entweder stimmst du mit diesen Leuten überein oder du musst dort gehen. Es ist nicht fair, dort zu bleiben und nicht übereinzustimmen. You're just causing confusion among these Christians. Du löst nur Verwirrung aus unter diesen Christen. I personally don't agree to wait to be baptized. Ich persönlich stimme nicht zu, dass man warten muss, um getauft zu werden. The churches we planted, if you gave your life to Jesus right now, we drove to the next lake and we baptized people. In der Gemeinde, die wir gründeten, wenn du dort dein Leben Jesus gabst, fuhren wir zum nächsten See und wir tauften die Leute. I believe that's a New Testament way. Ich glaube, das ist der neutestamentliche Weg. So, I think you and your wife need to decide. Ich denke, du und deine Frau, ihr müsst entscheiden. This is the community that we want to be connected with. We have to go along with them. Wenn das die Gemeinschaft ist, mit der wir verbunden sein wollen, müssen wir da mitgehen. Or you talk to the leadership and say, guys, we completely disagree. We're going to get baptized somewhere else. And if they say, okay, that's fine, then that's a different story. Oder ihr sprecht mit den Leitern und sagt, Leute, wir stimmen damit überhaupt nicht überein, wir werden woanders getauft werden. Und wenn sie sagen, okay, das ist in Ordnung, dann ist das etwas anderes. That's okay. Das ist okay. So, you have to solve it in this way, that's the only correct way. Ihr müsst das also auf diese Weise lösen, das ist der einzig korrekte Weg. Otherwise there's constant friction, division and confusion. Sonst gibt es ständig Spannungen, Spaltung und Verwirrung. And God wants us to live in peace. Und Gott möchte, dass wir im Frieden leben. In any case, even if they agree, I can't baptize your wife, I really have no way I can do it in 2023. Aber selbst wenn sie zustimmen, kann ich deine Frau nicht taufen. Ich habe wirklich keine Chance, das 2023 zu tun. That's how my life is busy at the moment. So ausgelastet ist mein Leben zurzeit. Do you know why? Und weißt du warum? Because the lady who is sitting a few meters behind me is leaving me. Weil mich die Dame, die ein paar Meter weiter hinten hinter der Technik sitzt, verlässt. She's the best video maker in South America. Sie ist die beste Videoproduzentin in Südamerika. She's going to Spain to become the best video maker of Europe. Jetzt geht sie nach Spanien, um die beste Videoproduzentin von Europa zu werden. So the next few weeks while I have her, we have to work very, very hard. Deshalb müssen wir in den nächsten paar Wochen, in denen ich sie noch habe, sehr, sehr hart arbeiten. Maybe Debbie will baptize this lady. Aber vielleicht wird Debbie diese Dame taufen. You would make a husband and a wife happy. What do you think? But I make a church angry. Du würdest einen Mann und seine Frau glücklich machen. Was denkst du? Aber ich mache eine Gemeinde wütend. Their church. Ihre Gemeinde. So it's a no. Das ist also ein Nein. One person in my life. Ich habe nur eine Person in meinem Leben getauft. You should baptize Marcella on Monday. Dann solltest du Marcella am Sonntag taufen. Wir werden darüber sprechen. Guys, thank you for watching. Leute, danke fürs Zuschauen. Next Monday, remember the special question answered with the four of us. Nächsten Montag denkt daran, das spezielle Live mit Fragen und Antworten mit uns vieren. And then after next week, there were no more lives in the whole month of May. Und dann nach nächster Woche gibt es keine weiteren Lives im ganzen Mai mehr. Because Debbie Clayton and me will be out of the country. Denn Debbie Clayton und ich werden außer Landes sein. Thank you for all of those who support us with badges. You're so kind. Danke an alle, die uns mit Abzeichen unterstützt haben. Ihr seid so nett. Thank you, guys. Danke, Leute. Bye. Tschüss. See you next Monday. Wir sehen uns nächsten Montag. Oh, and I'll see you here with Daniel on Wednesday. Oh, und ich werde euch hier mit Daniel am Mittwoch sehen. And with this girl, the prophetic life on Sunday, on Thursday. Und mit diesem Mädchen kommt das prophetische Live am Donnerstag. See you, guys. Bye. Wir sehen uns, Leute. Tschüss.